Die südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Wiedervereinigung hielt am 25. Oktober vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums die 174. Kundgebung für Frieden und Abrüstung ab und verurteilte die gefährliche amerikanisch-südkoreanische Kriegsverschwörung zum Präventivangriff gegen die DVRK.